Um 19.55 Uhr startete die Verfolgungsjagd per Flugzeug. Im Bonn tagte der Krisenstab. Der Sohn Hans-Martin Schleyers schöpfte Hoffnung. Die Tatsache, dass es jetzt nicht mehr um nur in Anführungszeichen ein Menschenleben, sondern um fast 100 Menschenleben ging, das hat in mir eben auch die Hoffnung geweckt, dass die Bundesregierung eine Entscheidung, die möglicherweise gegen meinen Vater gerichtet gewesen ist, noch einmal korrigieren würde und dass man insgesamt den Forderungen der Terroristen nachgeben würde. Inzwischen war die Landshut auf dem römischen Flughafen Fiumicino gelandet. Die Bundesregierung wollte sie am Weiterflug hindern. Helmut Schmidt. Wir konnten uns schnell ausrechnen, dass die nächste Zwischenlandung in Rom sein würde. Also habe ich die italienische Regierung angerufen. Habe gesagt, tut mir den Gefallen, blockiert die Start- und Landebahn in Fiumicino, dann können sie nicht wieder raus. Co-Pilot Vitor. In Rom sollten unsere Reifen zerschossen werden. Das hatte der damalige Innenminister angeordnet. Das haben Gott sei Dank die Polizisten nicht gemacht, denn es wäre ein Chaos gewesen. Am frühen Abend wurde die Landshut aufgetankt und startete wieder, Ziel unbekannt. An Bord quälten indessen die Entführer, Passagiere und Besatzungsmitglieder. Co-Pilot Vitor. Absolutes Schweigen. Wenn einer nur wisperte, dann stürmte einer von den Terroristen dahin und hat die Leute angeschrien. Fluggast Diana Müll. Der Captain Mahmoud ist einfach durchgegangen, hat mit dem Ellenbogen in die Köpfe geschlagen oder denen die Pistolenlauf auf den Kopf gehauen. Stewardess Gabi von Lutzau. Die Passagiere haben gehorcht. Was sollte man denn auch machen? Wenn ihnen jemand eine Pistole ins Gesicht hält, machen sie das, was er sagt. Gegen 20.30 Uhr landete die Lufthansa-Maschine auf dem Flughafen Larnaka in Zypern. Ein Vertreter der PLO versuchte, Kontakt zum Chef des Entführerkommandos aufzunehmen. Das Originaltonband vom Tower. Hallo. One moment, please. Mr. Captain Matar Mahmoud ist just in the aft part of the aircraft. He's coming in 30 seconds. Captain Mahmoud? Captain Mahmoud verlangte, die Maschine aufzutanken. Dann gab er den Befehl zum Abflug. Gabriele von Lutzau. Er war der Wahnsinnige, der Motor des Ganzen war. Die anderen haben ihm aber bedingungslos gehorcht. Das ist irgendeine Hierarchie gewesen, die auch nicht zu durchbrechen war. Co-Pilot Vitor. Die Andraves, die war, ja, ich sage immer, wie eine KZ-Aufseherin. Die hat die Menschen gequält. Während der junge Mann, das war eigentlich ein ganz höflicher, junger Mensch, der nie ausrastete. Und die Kleine, wie wir sie genannt haben, diese Hübsche, ja, mit der konnte man dann später, nicht am Anfang, man konnte sich auch mit ihr unterhalten. Am frühen Morgen des 14. Oktober landete die Landshut in Dubai. Der Terror an Bord ging weiter. Co-Pilot Vitor. Meine Frau hat mir mal eine Uhr geschenkt von Junghans. Da haben sie so ein stilisiertes Zahnrad, das ist ein Stern mit einem J drin. Wie der Judenstern und ein J drin. Und das hat er gesehen. Und dann hat er gesagt, du bist Jude, ich werde dich jetzt erschießen. Stewardess Gabriele von Lutzau. Ich musste ja auch vor ihm niederknien, er hat mich ja auch geschlagen. Und hat gesagt, ich wäre Jüdin und ich sollte es gestehen und ich habe ihn so wütend angefunkelt und habe überhaupt nicht unterwürfig getan. Und dann musste er lachen und hat gesagt, okay, you get up. Es hat ihm keinen Spaß gemacht, weil ich nicht unterwürfig war. Inzwischen war eine Boeing 707 der Lufthansa der entführten Landshut auf dem Flug in Richtung Dubai gefolgt. An Bord Kanzleramtsminister Hans-Jürgen Wischnewski. Bei sich hatte der wegen seiner guten Arabien-Kontakte, Ben Wisch genannte, einen Geldkoffer mit 10 Millionen D-Mark. Wischnewski wollte in Dubai um die Erlaubnis zu einem Einsatz der GSG 9 bitten. Es wurde höchste Zeit. Gabriele von Lutzau. Diese Nacht war wirklich wie in der Hölle. Man kann es sich schlecht vorstellen, wenn 80 Leute, auch sehr viele alte Leute dabei gewesen, die waren kurz davor zu sterben. Um 5.30 Uhr meldete sich der Chef der Entführer beim Tower. Die Maschine solle sofort aufgetankt werden, sonst müsse er den Flugkapitän erschießen. In der Nacht war die Klimaanlage ausgefallen. In der prallen Sonne heizte sich die Maschine immer weiter auf. Maybe it's the tiring, you know, getting tired. I've been awake for I haven't had any sleep since I left Frankfurt. I don't get the message, but I can assure you one thing. Anything in towards this direction is no good. Fluggast Diana Müll. Zum Schluss waren da, glaube ich, 60 Grad in der Maschine. Also man konnte nur noch im Sitz sitzen und sich nicht bewegen. Und es war immer ganz besonders dramatisch, wenn jemand durch die Maschine gelaufen ist. Der hat dann die Luft aufgewirbelt. Dann haben wir uns die Augen zugehalten und die Nase so lange, bis derjenige einen Moment vorbei war, dass die Luft wieder steht. Aber das Allerschlimmste war, wenn die Luft aufgewirbelt wurde. Also das war wirklich fast überhaupt nicht auszuhalten. Inzwischen hatte der Schleiersohn selbst Kontakt zu den Entführern. In Frankfurt sollte es zu einem Treffen kommen. Das BKA ging dazwischen. Der ehemalige BKA-Beamte Fernstedt. Man hat Eberhard Schleier nicht einmal die Chance gelassen, noch irgendetwas für seinen Vater tun zu können. Selbst das nicht. Denn als wir am Informationsschalter ankamen, hatten Beamte des BKA im Auftrage des Präsidenten vielleicht 3, 4, 5 Minuten vorher dieses Flugticket schon in Verwahrung genommen. Sodass Eberhard Schleier eigentlich dastand und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Der Versuch, die Entführer mit Geld zur Freilassung Schleiers zu bewegen, war gescheitert. Im Fernsehen ein neues Video Hans-Martin Schleiers. Weil ich in meiner jetzigen Situation wirklich muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt. Schließlich bin ich nun 5,5 Wochen in der Haft der Terroristen und das alles nur, weil ich mich jahrelang für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung eingesetzt und exponiert habe. Manchmal kommt mir ein Ausspruch auch von politischen Stellen wie eine Verhöhnung dieser Tätigkeit vor. Der Sohn Hans Eberhard Schleier. Die Entwicklungen haben sich überschlagen. Ich wusste letztlich, dass ich mit der Bundesregierung nicht weiterkommen würde. Ich habe den Weg nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht beschritten. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass das Stunden höchster Anspannung, höchster Ungewissheit und dann auch absolute Hoffnungslosigkeit gewesen sind. Der Vorsitzende Richter des Bundesverfassungsgerichtes Ernst Bender. In dieser Sache wird im Namen des Volkes folgendes Urteil verkündet. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Bitte Platz zu nehmen. Noch immer stand die Landshut auf dem Flughafen Dubai. Inzwischen war ein Generator zur Maschine gebracht worden. Die Klimaanlage lief wieder. Kapitän Schumann versuchte durch eine Zigarettenbestellung zu signalisieren, wie viele Entführer an Bord waren. Could you get us 4 cartons with cigarettes? And some cigarettes. 4 cartons. Filter cigarettes. Mixed type, mixed. Different ones. 2 of this and 2 of this maybe. Co-Pilot Vitor. Jürgen Schumann hat Funksprech gemacht und er hat Sachen rausgeschmuggelt. Das war natürlich sehr gut, dass man wusste, wie viele Leute es sind, dass es Männer und Frauen sind. Staatsminister Wischnewski, Krisenmanager im Auftrag des Kanzleramts. Der Flugkapitän hat sich auch bemüht, uns zu informieren auf seine Art. Er hat Bestellung aufgegeben. Er brauche so und so viele Stangen Zigaretten und das und das und das. War da auch gekriegt, haben die Tausend nichts gegen gehabt. Und 4 Zigarren. Und wir haben immer gedacht, was will der mit seinen 4 Zigarren, nicht? Nee, dass 4 Leute waren, das war völlig klar. Er hat sich also ganz redlich bemüht. Er hat sich natürlich auch ganz redlich darum bemüht, uns zum Aufgeben zu bewegen. Die Entführer erlauben den Anschluss eines Stromaggregats. Der inzwischen ebenfalls in Dubai eingetroffene GSG-9-Kommandeur sondiert das Gelände. Die Informationen aus dem Cockpit helfen dem GSG-9-Chef, sich auf eine Erstürmung der Maschine vorzubereiten. Oberstleutnant Wegener. Wir konnten zum Beispiel über die Nachrichtendienste dann feststellen, dass der Entführer Mahmoud schon bei einer anderen Aktion in London aktiv gewesen war und den Premierminister des Jemen erschossen hatte. Der Verteidigungsminister Dubais lobte in einem Rundfunkinterview die heimlichen Informationen, die Schumann gegeben hatte. Mahmoud hörte das im Radio. Co-Pilot Vitor: Kapitän Schumann musste vorne ins Cockpit und nach 10 Minuten kam der Mahmoud raus und hat gesagt, euer Kapitän hat mich belogen, er hat Nachrichten rausgeschmuggelt. Und dann kam eine furchtbare Situation. Dann hat er gesagt, ein deutscher Hauptmann hat mich belogen. Und dann musste Kapitän Schumann im Mittelgang exerzieren, auf- und abmarschieren. Demütigung, schlimmer geht's kaum noch. Stewardess Gabriele von Lutzau: In regelmäßigen Abständen wurden regelrechte Fanale inszeniert, indem er irgendjemanden öffentlich fertig machte, öffentlich vorzitierte, mit dem Tode bedrohte. Also ein permanentes Wechselbad, zum Beispiel als Anna-Maria Staringer, meine eine Kollegin, ihren 28. Geburtstag hatte. Es wurde also zuerst eine Torte bestellt. Und die Torte kam dann tatsächlich auch. Aber bis die Torte kam, hat er schon wieder Jürgen Vitor exerzieren lassen, zusammengeschlagen. Ja, dann brachten sie wieder die Torte hoch. Die Torte wurde serviert. Ich musste dann zittern, nachdem ich gesehen habe, was sie mit meinem Kollegen gemacht haben. Sie haben ihn geschlagen, er hat ihn erniedrigt, er hat ihn exerzieren lassen. Ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Es war nur so fürchterlich, dass ich immer nur gedacht habe, das ist alles ein Albtraum, ja. Ich bin in einem verdammten Albtraum. Und es war die Wirklichkeit. Und wahrscheinlich war es aber Teil eines psychologischen Planes, um die Leute auf die Art und Weise einfach mürbe zu machen. Das war eine Art Gehirnwäsche. Am Schluss haben wir diesem Idioten ja sogar applaudiert. Ja. So weit muss man erst mal kommen. Gegen Mittag meldete sich Captain Mahmoud wieder beim Tower. Wenn nicht sofort aufgetankt würde, sehe er sich gezwungen, alle 5 Minuten einen Passagier zu erschießen. We are going to execute all the passengers and the crew. Diana Müll sollte die Erste sein. Der hat mir die Pistole an die Schläfe gesetzt und hat dann von 10 runtergezählt. Erst habe ich überlegt, dem Mahmoud ins Gesicht zu gucken und dass er sieht, wie ich sterbe. Aber dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Also das Letzte, was du siehst, ist dieses hässliche Gesicht, dieses brutale Gesicht. Nee, ich gedacht, das will ich nicht. Dann habe ich nach draußen in die Sonne geguckt und ja, dann war er bei 1. Und dann hat der Tower geschrien, wir tanken auf. Hans-Jürgen Wischnewski gelingt es nicht, die Behörden in Dubai zu überreden, einem Einsatz der Grenzschutzgruppe zuzustimmen. GSG 9-Chef Wegener: Wir waren also dann maßlos enttäuscht, als Wischnewski aus einem Gespräch mit dem Scheich kam und mir sagte, lassen Sie die Maschine fliegen, ne? Die Maschine geht ab. Und natürlich waren die interessiert, das Problem loszuwerden, das ist keine Frage, ne? Aber es war für uns natürlich eine schwere Enttäuschung. Die erste Chance zur Befreiung war vertan. Die Drohung der Entführer, alle 5 Minuten eine Geisel zu erschießen, wenn sie nicht weiterfliegen durften, hatte gewirkt. Gegen 12.30 Uhr rollte die Landshut zum Start. In der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt laufen indessen die Telefone heiß. Seit Tagen rufen Angehörige der Passagiere an, die Lufthansa-Angestellten bitten, die Fluggesellschaft möge die Bundesregierung zum Nachgeben drängen. Ihr Mann ist nicht an Bord der Maschine. Nein? Nein, ist nicht an Bord. Ach gut, ich danke Ihnen. Bitte schön, wiederhören. Im Fernsehen wird ein Ausschnitt aus einem der Entführervideos gezeigt. Hans-Martin Schleyer dankt seinen Freunden. Schleierfreund Eberhard von Brauchitsch: Ich kann sicher sein, das entspricht schon meinem Naturell, dass es nicht einmal beim Diskussionsversuch geblieben ist, sondern es hat hier sehr beredte und sehr intensive, wenn auch unter Wahrung selbstverständlich des wechselseitigen Respekts, dafür war auch die Lage viel zu ernst, Versuche gegeben hat, zu fragen, ob in der Güterabwägung die Ordnung des Staates und das Leben eines hochverdienten Mannes dieses Staates so auf die Waage gelegt werden können, wie es der Fall ist. Die Landshut steht immer noch auf dem Rollfeld in Dubai. Kurz nach 15 Uhr ist die Maschine startklar. Dann gibt Captain Mahmoud den Befehl zum Abflug. Co-Pilot Vitor: Er sagte, startet. Und jetzt macht eine Linkskurve und fliegt nach Oman. Der Mahmoud hatte einen Zettel dabei. Und an diesem Zettel hat er immer abgelesen und da war die gesamte Route schon vorgegeben. RAF-Mitglied Peter-Jürgen Bog. Der ursprüngliche Plan war, dass dieses erste Kommando im Grunde genommen nur droht, die Maschine übernimmt, nach Aden bringt und dort an das eigentliche Kommando übergibt. Hätte die Situation länger angedauert, dann wären die Passagiere von Bord gebracht worden und in die Wüste verschleppt, sag ich jetzt mal, sodass sie nicht mehr greifbar gewesen wären. Von Dubai aus nahm die Landshut Kurs auf Aden. Doch inzwischen hatten die dortigen Machthaber entschieden, dass die entführte Maschine nicht im Jemen landen dürfte. Man wollte das Problem nicht ins Land lassen. Zur Überraschung der Entführer ist die Landebahn in Aden von Panzern blockiert. Die Landshut landet daraufhin auf einer Sandpiste. Co-Pilot Vitor. Die Bahn war total blockiert. Und wir mussten runter, wir hatten noch ganz geringen Treibstoff. Und dann habe ich da eine Notlandung gemacht, neben der Bahn. Wir haben gedacht, wir werden crashen. Doch alles ging gut. Einige hundert Soldaten liefen auf das Flugzeug zu und stellten sich mit erhobenen Waffen im Kreis auf. Gabriele von Lutzau. Erstmal waren sie alle froh, dass sie lebendig waren, ja, nach dieser Notlandung. Und auf einmal wurden die ganz hektisch, weil sie merkten, da lief irgendetwas schief. Ihr toller Plan schien irgendwie daneben gegangen zu sein. Co-Pilot Vitor. Plötzlich sagte dann der Mahmoud, die Behörden möchten, dass wir weiterfliegen. Mahmoud war sichtlich erschüttert. Der war fix und alle. Peter-Jürgen Bog. Leute, die dort vor Ort waren, haben mir gesagt, dass das, was ursprünglich vorgesehen war, nämlich dass dort das Kommando ausgetauscht wird, dass ein wirklich schwer bewaffnetes Kommando die Maschine übernimmt, dass das schon im Ansatz verhindert worden ist. Statt dass die Maschine auf eine bestimmte Position gebracht wurde, wo das hätte laufen sollen, wurde sie ins Sperrgebiet gestellt, vom Militär umstellt. Und es wurde verhindert, dass von den Palästinensern vor Ort jemand überhaupt auch nur Kontakt zu dem Kommando aufnimmt. Damit war im Grunde genommen die ganze weitere Planung über den Haufen geworfen. Auch die Maschine mit Staatsminister Wischnewski war inzwischen in Dubai gestartet. Der Funkverkehr der Maschine ist erhalten geblieben. Okay, sir, are you ready to copy? Urgent message. Bundeskanzler an Staatsminister Wischnewski. Bundeskanzler an Staatsminister Wischnewski. Erstens, Staatsminister Wischnewski ist zu Verhandlungen mit jemenitischer Regierung bevollmächtigt, ohne Einschränkungen. Die Handlungsvollmacht erstreckt sich auch auf Gespräche über Entwicklungshilfe an Südjemen. Wir haben verstanden. In Bonn werden alle politischen und finanziellen Register gezogen, um die GSG 9 einsetzen zu dürfen. Einzelheiten sind geheim. Regierungssprecher Klaus Bölling damals. Die Bundesregierung ist während der Ereignisse am heutigen Sonntag ohne Unterlass um das Leben der Frauen, Männer und Kinder und der Besatzungsmitglieder an Bord der Lufthansa-Maschine bemüht. In Aden hatte Mahmoud Kapitän Schumann die Erlaubnis gegeben, die im Sand steckenden Räder der Landshut zu untersuchen. Co-Pilot Vitor. Kapitän Schumann ist die Treppe hinten links runtergegangen, ist zum linken Fahrwerk gegangen und ich konnte ihn noch mit der Taschenlampe leuchten sehen. Wir waren bis zu den Achsen im Sand und hat er gesagt, hier, das linke Fahrwerk ist in Ordnung. Ich gehe jetzt auf die rechte Seite. Er kam nicht zurück. Stewardess von Lutzau. Meine persönliche Interpretation ist, dass er von diesen Soldaten, die das Flugzeug umstellt haben, beim Outside-Check gefangen genommen wurde. Ich kann es mir anders nicht erklären. Alles andere würde seinem Charakter nicht entsprechen. Co-Pilot Vitor. Dann hat der Kapitän Mahmoud, Entschuldigung, das Wort Kapitän ist es immer noch, der Mahmoud gesagt, wenn der Kapitän zurückgebracht wird, wird er erschossen. Fluggast Diana Müll. Wir haben dann irgendwann nur ein Auto kommen hören und dann kam der Herr Schumann von hinten in die Maschine. Stewardess Gabriele von Lutzau. Ich habe mich einmal umgedreht und habe seinen Blick gesehen und dann wusste ich, er weiß es auch. Co-Pilot Vitor. Kapitän Schumann musste sich hinknien Und da hat der Mahmoud die Pistole, Kapitän Schumann, ins Gesicht gehalten und hat gesagt, are you guilty or not guilty? Diana Müll. Und dann wollte Herr Schumann wieder ausholen, dann hat er ihm ins Gesicht geschlagen und das sehe ich heute noch, ne? Und dann flog sein Kopf so zur Seite und dann hat er ihm von der Seite in den Kopf geschossen, ins Gesicht geschossen. Stewardess von Lutzau. Es war so fürchterlich. Er wurde halt wirklich voll in der Kabine vorne neben den Kindern erschossen und es war wirklich schon schlimm. Obwohl ich glaube, für ihn selbst, er wusste nicht, dass das eine Hinrichtung war. Das bin ich ziemlich sicher. Er hatte wahnsinnige Angst, das sah man ihm an, als er reinkam. Aber ich habe mich dann versteckt, ich habe mir eine Decke oder irgendwas über den Kopf gezogen und habe nur gedacht, ich bin jetzt gar nicht hier, ich bin überhaupt nicht hier. Und nachdem er dann erschossen worden war, habe ich angefangen zu heulen, weil alle ruhig waren. Es hieß, wenn einer weint oder wenn einer schreit oder wenn irgendetwas ist, wird er sofort erschossen. Und jetzt hatte er, irgendwo war es natürlich, das Gemeine ist ja daran, jetzt hatte er ja seine Leiche, ja. Es war zwar schrecklich, dass er das war, aber im Prinzip, es war gar keiner, man selbst war es nicht, ja. Er hatte jetzt seine Leiche, die er schon die ganze Zeit haben wollte. Eine zum Vorzeigen. Schaut, wir meinen es ernst. Im Morgengrauen startete die Maschine in Aden wieder. In Bagdad hatte die Hauptgruppe der RAF gemerkt, dass etwas schiefgelaufen war. Peter-Jürgen Bog. Wir haben dann sofort gesagt, wir wollen Abu Hani sprechen. Sind zu ihm hin und haben gesagt, was passiert da jetzt? Was geht da ab? Er hat dann angedeutet, okay, es gibt so eine Art Plan B. Plan B, das hieß Mogadischu. 2,5 Stunden später landete die Maschine in der somalischen Hauptstadt. Co-Pilot Vitor. Die wussten von gar nichts. Wir kamen aus heiterem Himmel darunter, über den Platz geflogen, eine Kurve nach links gemacht und sind da gelandet. Um 4.34 Uhr ist die Landshut auf dem Flughafen der somalischen Hauptstadt Mogadischu gelandet. Eine Stunde später informiert die dortige Regierung die deutsche Botschaft. Die Entführer stellen ein Ultimatum für die Freilassung der Gefangenen in Deutschland bis 15 Uhr. Gabriele von Lutzau. Als wir in Mogadischu gelandet sind, sagte dann der Jürgen Vitor, jetzt fliegen wir nicht mehr weiter. Das war's jetzt. Jetzt ist die Maschine nicht mehr dazu in der Lage. Und da waren wir froh, ja. Weil ich hatte das Gefühl, wir fliegen immer vor was weg. Was ja nun stimmte, wir flogen vor der GSG 9 weg. Aber das habe ich ja nicht gewusst. Aber ich hatte immer das Gefühl, wir fliegen vor einer Entscheidung weg. Inzwischen war eine zweite Einheit der GSG 9 von Bonn aus gestartet. Oberstleutnant Wegener. Ich war heilfroh, als wir die Meldung erhielten, dass die Maschine in Somalia gelandet war. Weil wir eigentlich ziemlich sicher waren, dass sie jetzt nicht weitergehen konnte. Das Flugzeug mit der GSG 9 an Bord war mit zunächst unbekanntem Ziel gestartet. Auf Kreta erreichte sie der Befehl zum Abflug nach Mogadischu. Hier der Originalfunk. Der GSG-9-Beamte Hümmer. Uns wurde klar bestätigt, Auftrag Bundesregierung in Mogadischu, läuft die Befreiungsaktion durch uns. Es war ein gutes Gefühl, dass wir jetzt wussten, wir kriegen die Chance. Die Lufthansa-Maschine steht auf dem Flugplatz Mogadischu. Die Leiche des ermordeten Piloten Jürgen Schumann war von den Entführern aufrecht stehend im hinteren Garderobenschrank der Landshut verstaut worden. Co-Pilot Vitor. Es roch dann etwas unangenehm und die waren auch nicht sehr glücklich mit der Lage. Und haben die hintere rechte Tür aufgemacht. Und an jeder Tür ist ja eine Notrutsche. Die haben dann Kapitän Schumann runtergelassen. Ein Ambulanzfahrzeug holte die Leiche ab. Staatsminister Wischnewski, dem die Behörden in Aden die Landeerlaubnis verweigert hatten, trifft gegen 12 Uhr mittags in Mogadischu ein. Ähnlich wie in Dubai ist es den somalischen Behörden unangenehm, mit bundesdeutschen Regierungsvertretern zusammenzuarbeiten. Schließlich sind die Entführer Brüder der großen arabischen Nation. Die PLO unterhält in Mogadischu ein 60 Mann starkes Büro. Kanzleramtsminister Wischnewski. In Mogadischu war der Empfang ausgesprochen kühl. reserviert ist fast zu wenig. Außer mir durfte das Flugzeug keiner verlassen. Mussten alle drin bleiben. Und ich wurde aber sofort zum Präsidenten gebracht. Während Wischnewski auf eine Audienz beim Präsidenten Siad Barre wartet, telefoniert der mit Helmut Schmidt. Ich habe mit dem Diktator in Somalia telefoniert. Siad Barre hieß der Mann. Und Siad Barre ist darauf eingegangen. Wir haben ihm nichts versprochen. Wir haben aber hinterher etwas gehalten, was wir nicht versprochen hatten. Nämlich, er hat eine ganz schöne Hilfe für sein Land bekommen. Dann darf auch Wischnewski mit dem somalischen Diktator sprechen. Ich habe also meine ganze Kunst, ihn zu überzeugen, angewandt und habe dann auch den Leichtsinn begangen zu sagen, Herr Präsident, wir haben zwei Aufgaben gemeinsam zu erledigen. Erstens, wir haben 90 Menschenleben zu retten. Und zweitens, wir haben Ihre Souveränität zu wahren, in vollem Umfang. Was die Wahrung der Souveränität anbetrifft, darf ich Ihnen Folgendes mitteilen. Wenn wir Gefangene machen, sind das Ihre Gefangenen. Da sagt er zu mir, sagt er, was, sagt er, Gefangene wollen Sie auch noch machen, nicht? Die GSG 9 richtet sich auf den militärischen Teil des Flughafens ein. Kurz vor Ablauf des Ultimatums erkundet Ulrich Wegner das Gelände. War überhaupt kein Problem, sich der Maschine zu nähern. Es waren sämtliche Shades unten, die Verdunklungsdinger da. Und Maschine war alles in Ordnung. Und da lief die Klimaanlage in der Maschine. Und es war alles ruhig. Hier ringsherum waren sehr gute Hügel, die wir benutzen konnten für unser Aufklärungsteams und für die Scharfschützenteams. Und so hatte ich mir ungefähr schon meinen Plan gemacht im Verlauf des Nachmittags. Stammheim, Montag, der 17. Oktober. Kurz nach Mittag treffen der BKA-Beamte Alfred Klaus und der Bonner Ministerialdirigent Dr. Hegelau in der Haftanstalt ein. Eigentlich hatte Bader mit dem Staatssekretär im Kanzleramt Schüler sprechen wollen. Doch dann ist er bereit, auch dem Ersatzmann seine Sicht der Dinge zu schildern. Alfred Klaus war bei den Gesprächen dabei. Und dieses letzte Gespräch mit Andreas Bader dauerte relativ lange. Und er hat dann nochmal in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, dass das im Grunde genommen nicht die Politik der Roten Armee-Fraktion sei, sich am Volk zu vergreifen, siehe Entführung der Lufthansa-Maschine mit unbeteiligten Passagieren an Bord. Ministerialdirigent Dr. Hegelau, später im Stammheimer Untersuchungsausschuss. Das, was jetzt laufe, Anschlägen gegen unbeteiligte, unschuldige Zivilisten, das seien also weder ihre Ziele noch ihre Methoden. Hätten sie nie gebilligt, würden sie auch jetzt nicht billigen. Und sie würden jedenfalls den Versuch machen, und er glaube doch, dass es ihm gelingen werde, die jetzigen Terroristen davon abzubringen, wenn sie freigelassen würden. Das war in immer wiederkehrenden Worten, in verschiedenen Variationen von Worten, aber das war also so im Wesentlichen der Inhalt. Frage des Ausschussvorsitzenden Schieler. Also abgesehen von der Darstellung der politischen Ziele der RAF war diese Freilassung der beherrschende Gedanke dieses Gesprächs. Also das war das, ja. Und Sie haben also keine Äußerungen in Erinnerung, die auf einen bevorstehenden Selbstmord etwa hindeuteten? Ja, so eine eher, also im Gesamtrahmen des Gesprächs, beiläufige Bemerkung gemacht. Von der Art, also tote Häftlinge nützen der Bundesregierung nichts. Es ist Baders letzter Versuch, die Dinge zu wenden. Dann droht er unverhohlen mit Selbstmord. Der BKA-Beamte Alfred Klaus. Das Erste, was Andreas Bader sagte, war, eigentlich ist es zu spät. Dieser Satz ist im Nachhinein für mich das Signal gewesen, dass der Entschluss, sich umzubringen, schon gefallen war. Der Anstaltsleiter Nusser, dem habe ich das ja gesagt. Haben gesagt, Herr Nusser, die wollen sich umbringen. Und Sie wissen, die Meinung hat sich umgebracht und andere haben das getan. Was können Sie tun? Er sagt gar nichts. Anstaltsleiter Nusser. Die Frage des Selbstmords, die ja immer irgendwo eine Rolle gespielt hat, die schien uns nicht so naheliegend zu sein. Auch in der Endphase nicht so naheliegend zu sein. Es gab zwar immer wieder Äußerungen von den Gefangenen, die waren ja meistens so ein bisschen sibyllinisch. Eigentlich hatten wir uns eher vorgestellt, dass das auch auf einen nachhaltigen Hungerstreik hindeutet, der dann vielleicht auch tödliche Folgen haben könnte. Am Nachmittag bittet Gudrun Enslin um einen Besuch der beiden Anstaltsgeistlichen. Anstaltspfarrer Rieder. Die Frau Enslin erschien absolut freundlich, Handschlag. Ich habe gesagt, na ja, Frau Enslin, wann immer Sie möchten, können wir den Dialog fortsetzen. Sie wissen ja, wie man uns erreicht. Wir hoffen eigentlich darauf, dass es dann weitergeht. Und das ist ohne jegliche Überhöhung, aber ein ganz massives, deutliches Bild für mich, wie sie ganz freundlich lächelt und sagt, ja, ja, Theologen hoffen halt. Nach der Landung in Mogadischu hatten die Entführer das Ultimatum für den Austausch der Gefangenen auf 15 Uhr festgelegt. Wenn die Bundesregierung bis dahin nicht einlenke, werde die Maschine gesprengt. Kanzleramtsminister Wischnewski. Dann sind die Terroristen so hart geworden und haben also freie Abzug, Geld abgelehnt und haben gesagt, so jetzt wird das Flugzeug in die Luft gesprengt, wir geben euch Somalis noch 30 Minuten, damit ihr euer Zeug wegnehmen könnt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Somalis nervös. Ein General will mit Panzern auf die Landshut zufahren. Bei den Passagieren kippt die Stimmung vollends. Stewardess Gabriele von Lutzau. Langsam bekamen wir, also wir bekamen eine Mordswut auf die Regierung und auf alles. Und auf einmal waren die Terroristen und wir im selben Boot. Das Ende des Ultimatums um 15 Uhr rückt näher. Die Terroristen lehnen jede weitere Verzögerung ab. Staatsminister Wischnewski verhandelte fieberhaft mit der somalischen Regierung, um die Erlaubnis zum Einsatz der GSG 9 zu erhalten. Im Cockpit von Wischnewskis Maschine saß Rüdiger von Lutzau, der Freund der Landshut-Stewardess Gabi Dillmann. Er hatte die Aufgabe, den Funkverkehr zwischen der Landshut und dem Tower mitzuhören und aufzuschreiben. Der somalische Polizeichef sprach mit Martyr Mahmoud. Die deutsche Regierung wird ihre Bedingungen nicht annehmen, sagte er. Die somalische Regierung ersucht sie, die Passagiere und Besatzung freizulassen. Wir versprechen ihnen sicheres Geleit. Der Entführer antwortet, ich habe Ihre Nachricht verstanden, General, dass die deutsche Regierung unsere Forderungen ablehnt. Das ändert nichts. Wir werden das Flugzeug genau bei Ablauf des Ultimatums in die Luft sprengen, das heißt genau in einer Stunde und 34 Minuten. Wenn Sie dann zufällig im Tower sind, werden Sie das Flugzeug in 1000 Stücke fliegen sehen. Mahmoud sagte den Passagieren, dass ihre Regierung sie sterben lassen wolle. Die Stewardess Gabi Dillmann bat ihn noch einmal, mit dem deutschen Botschafter sprechen zu dürfen. Mahmoud übergab ihr das Mikrofon. Gabriele von Lutzau, geborene Dillmann. Die waren am Verhandeln im Cockpit und dann habe ich gesagt, lasst mich mal mit denen reden. Ohne vorbereitet zu sein, habe ich das Mikrofon genommen und habe einfach mal geschildert, wie es uns geht. Am Funkgerät in der Boeing 707 hörte Rüdiger von Lutzau mit. Die Worte kamen aber so verzerrt bei ihm an, dass er nicht merkte, wer dort sprach. Gabi Dillmann sprach Englisch und erst viele Jahre später tauchte das Tonband mit ihrer Rede auf. Die Übersetzung von einer Sprecherin vorgetragen. Ich möchte sagen, dass es der Fehler der deutschen Regierung ist, dass wir sterben müssen. Und wir werden sterben. Ich weiß, dass sie es tun werden. Sie haben uns schon alle gefesselt. Und dieses ist, was wir auf Deutsch ein Himmelfahrtskommando nennen. Denen ist ihr eigenes Leben egal. Und auch die deutsche Regierung sorgt sich kein bisschen um unser Leben. Wir werden jetzt sterben. Ich habe versucht, das hier so gut es geht zu ertragen. Aber die Angst ist einfach zu mächtig. Aber wir möchten, dass Sie wissen, dass die deutsche Regierung nicht geholfen hat, unser Leben zu retten. Sie hätte alles tun können. Alles. Wir verstehen die Welt nicht mehr. In Ordnung. Dies ist wahrscheinlich die letzte Botschaft, die ich jemals übermitteln kann. Mein Name ist Gabi Dillmann und ich möchte nur meinen Eltern und meinem Freund sagen, sein Name ist Rüdiger von Lutzau, dass ich so tapfer sein werde wie möglich. Dass ich hoffe, es wird nicht zu sehr wehtun. Bitte sagen Sie meinem Freund, dass ich ihn sehr liebe und sagen Sie meiner Familie, dass ich sie liebe, dass ich sie auch liebe. Erst jetzt merkte Rüdiger von Lutzau, dass es seine Verlobte war, deren Worte er mitschrieb. Gabi Dillmann stockte, dann drückte sie noch einmal die Sprechertaste. Sagen Sie allen meinen Dank. Und wenn es noch irgendeine Möglichkeit gibt, bitte ich Sie, versuchen Sie alles. Denken Sie an all die Kinder, denken Sie an all die Frauen, denken Sie an uns. Ich kann das nicht verstehen, wirklich nicht. Können die wirklich für den Rest ihres Lebens mit dieser Last auf ihrem Gewissen leben? Ich weiß es nicht. Wir werden alles versuchen, so tapfer wie möglich zu sein. Aber es ist nicht leicht. Ich bete zu Gott, bitte, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendeine Möglichkeit, hilf uns. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, bitte, helft uns. Rüdiger von Lutzau schrieb bis zuletzt mit. Die vier Palästinenser hatten wieder den Sprengstoff an den Kabinenwänden befestigt. Sie befahlen den Männern an Bord, einzeln in den Gang zu treten und fesselten ihnen die Hände auf dem Rücken. Dann knoteten sie auch den Frauen die Hände mit den zerschnittenen Strumpfhosen zusammen. Sie sammelten alle Flaschen mit alkoholischen Getränken, schlugen die Hälse an den Sitzlehnen ab und gossen den Inhalt über Teppiche und über die Passagiere. Co-Pilot Vitor: Es ging jetzt eine Fesselungsaktion los. Dann fingen die an, die Flaschen mit dem Duty-Free-Spiritus, Schnaps und Whisky und alles zu entkorken und haben uns übergossen, damit er besser brennt. Stewardess Gabriele von Lutzau: Dann wurden die Passagiere wurden zuerst gefesselt und die Frauen mussten die Strumpfhosen ausziehen. Und die ganz großen Flaschen, die nämlich aus dem Duty-Free-Verkauf der Passagiere waren. Und das waren also sehr, sehr, sehr große Mengen Alkohol, die über uns ausgegossen werden, hochprozentiger Alkohol. Und vorher wurden wir gefesselt und zwar teilweise so fest, dass es den Leuten das Blut abgeschnürt hat. Und man sitzt da wie auf einem elektrischen Stuhl, ja, man wartet darauf, dass einer auf den Knopf drückt. Fluggast Diana Müll: Dieser Gedanke, elend zu verbrennen und irgendwann vielleicht die Luft zu fliegen, am lebendigen Leib zu verbrennen, das war für mich so entsetzlich, dass ich meiner Freundin gesagt habe, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, wenn es zu Ende geht. Dann stehe ich auf und spucke ihm ins Gesicht. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, das kannst du nicht machen, der erschießt dich. Ich sagte, genau. Also das war für mich der bessere Weg. Vom Tower meldet sich der somalische Informationsminister. Unsere Regierung versucht laufend mit der deutschen Regierung zu sprechen. Wir haben ihnen bereits deren Position mitgeteilt, aber wir versuchen es immer weiter. Jetzt und in dieser Lage möchte meine Regierung Sie bitten, das Ultimatum um mindestens 24 Stunden zu verlängern. Wir wollen kein Blut vergießen, antwortet Martyr Mahmoud aus der Landshut, aber das imperialistische, faschistische, westdeutsche Regime lädt unsere Forderungen ab. Deshalb bleibt uns keine Wahl. Sie kümmern sich nicht um ihre Menschen, deshalb müssen wir das Flugzeug mit allen Menschen an Bord in die Luft sprengen. Es gibt keine Alternative, außer dass das Flugzeug in genau 23 Minuten gesprengt wird. Der somalische Informationsminister fragt, ob das Ultimatum nicht wenigstens um eine halbe Stunde verlängert werden könne, um das Gebiet um die Landshut zu räumen. Mahmoud sagt zu, die Frage mit seinen Genossen zu besprechen. Die Entführer verlängern das Ultimatum um eine halbe Stunde, damit die Somalis die Umgebung des Flugzeugs räumen können. Die Somalis lassen sich Zeit. 12 Minuten nach Ablauf des neuen Ultimatums fragt Mahmoud beim Tower nach. Haben Sie alle Rollbahnen geschlossen? Die Antwort, nein, noch nicht, wir werden räumen, warten Sie, Sir. Versuchen Sie es bitte so schnell wie möglich. Ja, Sir, wir danken Ihnen sehr für Ihre Kooperation. Kanzleramtsminister Wischnewski: Dann haben wir denen mitgeteilt, dass die Bundesregierung nachgegeben hat, dass wir jetzt aber Stunden brauchen. Die müssen erst in Frankfurt gesammelt werden. Aber wir werden Sie ständig informieren, wo das Flugzeug ist, um die Zeit abzusichern. I have just received the information that the prisoners in the German prisons, which you want liberated, are now being brought together to be flown here to Mogadishu. You are asking me to extend my deadline in indirect way till the morning. Is that right? In substance, this is right because the prisoners which are going to be flown here cannot arrive before morning due to the distance between the Federal Republic and Mogadischu. Over. Kurz darauf meldete sich der deutsche Geschäftsträger. Hören Sie mich, Herr Martyr Mahmoud? Neben ihm stand der vom Bundeskriminalamt mit Wischnewski auf die Reise geschickte Psychologe Wolfgang Salewski. Jede Äußerung gegenüber den Flugzeugentführern war mit ihm vorher abgesprochen worden. Ich höre Sie sehr deutlich, denn mein Gehör ist sehr gut, Vertreter des westdeutschen faschistischen Regimes, antwortete der Entführer. Darauf der Deutsche: Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die Häftlinge in den deutschen Gefängnissen, die Sie freigelassen haben möchten, hier nach Mogadischu geflogen werden sollen. Und er sagt, wegen der großen Entfernung könne die Maschine aber erst am Morgen in Mogadischu sein. Sie wagen mich, um eine Verlängerung des Ultimatums bis zum Morgen zu fragen. Stimmt das, Herr Vertreter des deutschen Regimes? Im Prinzip stimmt das, antwortete der deutsche Geschäftsträger. Wie groß ist die Entfernung zwischen der Bundesrepublik und Mogadischu, Herr Vertreter des westdeutschen Regimes? Die Antwort: mehrere tausend Meilen. Mahmoud wollte es genau wissen und der deutsche Geschäftsträger versprach, das zu prüfen. Okay, noch 4 Minuten bis zum Ende des Ultimatums, sagte Mahmoud. Vom Tower kam die Nachricht, dass zwischen Frankfurt und Mogadischu 3200 nautische Meilen lägen, 7 Flugstunden. Die Entführer erklärten sich bereit, das Ultimatum bis 3.30 Uhr somalischer Zeit, 1.30 Uhr deutscher Zeit zu verlängern. Inzwischen steuerte die Maschine mit der GSG 9 Mogadischu an. Die Erlaubnis zum Einsatz lag vor. Das Tonband des Funkverkehrs. Die Sonne geht unter um 14.50 Uhr in Mogadischu. Die Entscheidung ist gefallen. Ihr seid committed to land. Ihr seid committed to land. Mahmoud ging aus dem Cockpit in die Kabine. Zögernd sagte er: Wir nehmen jetzt die Fesseln ab. Es ist eine Möglichkeit eingetreten, die unser aller Rettung sein könnte, aber es ist noch nicht die Zeit, sich zu freuen. Stewardess von Lutzau: Eine der Terroristen lief durch die Kabine und sagte, alles wird gut werden, alles wird gut werden. Und dann habe ich mich rumgedreht zu den Passagieren, hat gesagt, wir sind frei, es wird ausgetauscht. Und dann haben sie alle gejubelt und dann ging es nur noch darum, möglichst schnell die Fesseln aufzuschneiden, weil die Hände schon teilweise blau waren von den Leuten. Die Frauen machten sich daran, den Passagieren die Fesseln abzunehmen. Vor Freude und auch vor Schmerz schrien die Geiseln auf. Die festgeknoteten Strumpfhosen hatten tief ins Fleisch geschnitten und das Blut in den Handgelenken aufgestaut. Mahmoud sagte: In the last 10 minutes they promised me everything that I'm asking for now for 5 days. Die GSG 9 ist im Anflug. Der Funkverkehr: Okay, diesmal also keine Warteschleifen irgendwo. Flieg ein bisschen sparsam. Es kommt nicht auf 10 Minuten an, sondern nur daran, dass die Sache in die Dunkelheit kommt. Okay, verstanden. Landung möglichst diskret. Bundeskanzler Schmidt: Das Schlimme war, dass ein Amateurfunker in Israel technisch in der Lage war, mitzuhören. Und dass eine westdeutsche Zeitung mit einer großen Überschrift auf der Seite 1 das veröffentlichte. Und ich habe den damaligen Chefredakteur dieser Zeitung angerufen und habe ihm mit schlimmen Konsequenzen gedroht. Ich weiß nicht mehr mit welchen. Wenn er nicht sofort sämtliche Zeitungen wieder einsammelt, das hat er getan. Nach Einbruch der Dunkelheit ist die Maschine mit der GSG 9 auf einem entlegenen Teil des Flughafens gelandet. Die Entführer haben nichts bemerkt. Oberstleutnant Wegener: Ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Stellvertreter gesprochen hatte. Ich sage, wenn die Sache schief geht, dann können wir die GSG 9 zumachen. Ich bin dann zu Wischnewski gegangen und habe ihm gesagt, melden Sie den Bundeskanzler, dass wir jetzt soweit sind. Und dann haben wir die Genehmigung des Krisenstabes bekommen zum Einsatz. Kanzleramtsminister Wischnewski: Dann haben Wegener und ich die Uhrzeit festgelegt, wann wir das machen. Dieses haben wir den anderen nicht mitgeteilt. Dann haben wir besorgt, was in einem Entwicklungsland schwierig ist, Feuerwehren, Krankenwagen, Betten im Krankenhaus, den Flugplatz zu einem Nothospital gemacht. Oberstleutnant Wegener: Na, dann bin ich also zum Funkgerät gegangen, habe mich beim Kanzler gemeldet und über die Standleitung und habe ihm gemeldet, dass wir fertig sind zum Einsatz. Und ich sagte, ich gebe Ihnen jetzt den Befehl, den Einsatz durchzuführen. Ich sage, Herr Bundeskanzler, ich muss Sie auf eines aufmerksam machen. Ich kann, selbstverständlich werden wir unser Bestes tun und der Einsatz wird ein Erfolg. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Ich kann Ihnen nur eines kann ich Ihnen nicht garantieren, dass wir sämtliche Geiseln unverletzt aus der Maschine kriegen. Und darauf sagte er mir, also das weiß ich noch wie heute, Herr Wegner sagte, das kann niemand, sowas kann niemand garantieren. Und ich weiß, dass Sie Ihr Bestes geben werden, genauso wie Ihre Leute. Grüßen Sie Ihre Männer. Bundeskanzler Helmut Schmidt. Wenn wir nicht hätten verhindern können, dass die Terroristen in Somalia oder Mogadischu das Flugzeug in die Luft sprengen, wenn wir das hätten nicht verhindern können, wäre ich am nächsten Tag zurückgetreten. 2 Stunden dauert es, bis die Männer der GSG 9 ihr Gerät und ihre Waffen entladen haben. An Bord der Landshut legen die Entführer schriftlich fest, wie nach der Ankunft der Gefangenen der Austausch ablaufen soll. Die Passagiere können aufatmen. Gabriele von Lutzau. Gut, der Anführer hat ab und zu noch mal ein bisschen rumgebrüllt. Wir sollen jetzt also endlich uns beeilen mit dem, was weiß ich. Er hat dann die Geldbörsen zurückgegeben und die Wertsachen und die Handtaschen, was weiß ich, solche Sachen. Und das war eigentlich, im Grunde genommen war das war so eine verquere Normalität auf einmal. So einen kleinen Knick versetzt, fast normal. GSG-9-Mann Hümmer. Irgendwann sahen wir die Maschine. Und das war vielleicht der Zeitpunkt, wo man erkannt hat, wenn man jetzt sein Ziel sieht und weiß, da sitzen diese 86 Geiseln drin und die Crew, es sind nur noch ein paar Meter dorthin. Der Funkverkehr. Okay, hier ist gerade okay. Wir warten hier auf Ihren Bericht. Okay. Oberstleutnant Wegener. Dann begann die Annäherung an die Maschine. Und zwar gegliedert nach Angriffsteams mit Reserve und Unterstützung. Hinter dem ersten Team habe ich mich an die Maschine auch angenähert. Also es war eine ziemlich mondhelle Nacht. Es war nicht gerade stuckdunkel, aber es war ziemlich dunkel. Wir konnten uns da nur so langsam bewegen. Es war furchtbar warm, auch nachts noch. Es war furchtbar feucht und klebten die Sachen am Leibe. Und wir mussten ja so einiges anbehalten, nicht? Und weil wir ja alles mögliche Gerät mitschleppten auch. Es klappte dann alles bei der Annäherung. Der Angriff war festgesetzt dann mit dem Stichwort Springtime. Nicht? Magic Fire, ne? Um 2.03 Uhr somalischer Zeit erfolgt der Angriff. In Deutschland konnte die Funkzentrale der Lufthansa live mithören. Hier der Mitschnitt. Es ist einer Feuerwehr geeignet an unserem Aircraft. Die Türen sind offen. Die Stewardess von Lutzau. Es machte Klick. Dieses Klick, das waren die Notfenster, die gingen auf. Und in dem Moment macht es Wumm und es tat einen Schlag und ich hörte deutsche Stimmen. Runter auf den Boden, wo sind die Schweine? Co-Pilot Vitor. Köpfe runter, wir holen euch hier raus. Passagier Diana Müll. Dann habe ich nur gesehen, wie so ein Oberteil vom Sitz, so ein Kopfteil weggeflogen ist. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt wirst du erschossen. GSG-9-Mann Hümmer. Hier geht's dann knallhart Mann gegen Mann und dann wird es entschieden. Oberstleutnant Wegener. Der Mahmoud und die ältere Terroristin wurden also sofort getroffen von Dubletten, also von Schüssen der ersten beiden Teams. Und wir wussten nicht, ob sie tödlich getroffen war. Wir sahen sie nur fallen und haben das also, damit war sie für uns erledigt und genauso mit Mahmoud. Nicht? Der dritte, ich bin durch einen der hinteren Eingänge eingedrungen in die Maschine mit einem Team und der schoss wie wild auf unsere Teams, die wir von hinten kamen. Nicht? Und Gott sei Dank wurde er dann auch getroffen. Gabriele von Lutzau. Als ich schon kollerte, habe ich gedacht, wie muss man das jetzt machen? Man darf die Luft nicht anhalten, wenn eine Explosion ist, sondern man muss die Luft rauslassen. Oder wie war das? Also ich habe ausgeatmet, dann explodierte etwas. Dann habe ich geguckt, aha, das Rückgrat funktioniert. Dann habe ich meinen Fuß, der betroffen war, bewegt. Sag ich, ach, die Zehen scheinen noch dran zu sein. Aber wenn er abgewiesen wäre, Hauptsache lebendig. Oberstleutnant Wegener. Und dann schrie plötzlich jemand, da ist doch jemand in der Toilette. Ne? Und dann haben wir durch die Tür geschossen und haben die praktisch in der Toilette erledigt. Eine Frau aus dem Entführerkommando überlebt, schwer verletzt. Suhaila Andravis, Jahre später. I felt that I was wounded and I thought I was dying. And I remember one of the German soldiers holding my hand. Maybe that's when he thought that I'm still alive. GSG 9 Mann Hümmer. Man musste davon ausgehen, dass die Andravis die Handgranaten noch in der Hand hat. Und da musste sie erst so nach hinten gezogen werden, dass die Hände vorkommen, dass man da auch dran arbeiten kann. Und in dieser Situation ist sie zu sich gekommen. Gabriele von Lutzau. Dann haben sie gesagt, raus hier, raus hier, raus hier. Und man hat sich nur geduckt, man hat den Kopf ganz niedrig gehalten und ist einfach nur, dann mich packte auch schon jemand und zog mich in Richtung Notausgang. Und ehe ich mich umgeguckt habe, war ich draußen und ich habe gedacht, Gott, geschafft, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, der Albtraum ist vorbei. Ja. Oberstleutnant Wegener. Die gesamte Aktion war nach 7 Minuten praktisch beendet, einschließlich der Evakuierung. Und dann bin ich raus zu den Passagieren und habe mit denen gesprochen. Und dann wurde mir so langsam klar, dass das ohne Opfer abgegangen war. Die Erfolgsmeldung über Funk. Landmord, DLB, einer, leicht verletzt. Justizminister Vogel. Das war natürlich ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung. Außenminister Genscher. Das war schon eine erlösende Mitteilung, als Wischnewski anrief und sagte, dass der Auftrag erfüllt ist. Meldung Deutschlandfunk, 18. Oktober 1972. 0 Uhr 38, hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums soeben in Bonn. Auch im Hochsicherheitstrakt von Stammheim wird die Nachricht über ein verstecktes Radio gehört. Danach müssen sich die Gefangenen über ihre geheime Gegensprechanlage zum Selbstmord verabredet haben. Es ist 7.15 Uhr am Dienstagmorgen, 18. Oktober, als die Zellen geöffnet werden. Der Gefangene Jan-Karl Raspe lehnt mit dem Rücken an der Wand, neben sich eine Pistole. Der Kopf hängt blutend zur Seite. Kaum 3 Minuten später sind 2 Sanitäter da und legen einen Notverband an. Der LKA-Beamte Josef Kögel. Raspe hat noch Lebenszeichen gegeben, wurde noch in ein Krankenhaus gebracht nach Stuttgart. Der war weg. Ich ließ mir die Zelle Baden als erstes aufschließen und habe da 1-2 Schritte reingemacht. Mehr nicht, habe nichts angefasst, gar nichts. Ich habe mir nur einen kurzen Überblick verschafft. Ich habe die Pistole liegen sehen, ja, an das erinnere ich mich noch. Es war eine Pistole, in der die Griffschalen weg waren. Bader hatte sich mit der Pistole FEG Kaliber 7,65 selbst in den Nacken geschossen. Anstaltsleiter Nusser. Es war die absolute Katastrophe. Da gehen einem die Würsten vorstellen durch den Kopf. Man kann sich zunächst natürlich gar nicht vorstellen. Waffen, wie kann das passieren? Wie kann das sein? Wieso haben die Waffen? Auch Gudrun Enslin in Zelle 720 war tot. Sie hatte sich mit einem Lautsprecherkabel erhängt. Der LKA-Beamte Kögel. Schräg gegenüber war die Zelle Enslin. Da gehe ich auch rein. Man sah zunächst eigentlich relativ wenig. Die Frau Enslin hatte sich ja in der Ecke, hatte sie eine Decke vorgespannt, hatte sie sich erhängt und da hing sie. Nach 7 Jahren Krieg waren die Gründer der Roten Armee-Fraktion tot. Der LKA-Beamte Josef Kögel. Ich habe da weder eine Befriedigung noch sonst was empfunden. Die waren eben tot, damit waren 3 Leute weniger am Leben aus der RAF. Aber dass noch genügend in Freiheit waren, über die haben wir eigentlich mehr Gedanken gemacht als über die 3 Toten. In Zelle 725 fanden die Beamten die gefangene Irmgard Möller zusammengekrümmt auf einer Matratze. Sie hatte Stichverletzungen in der Herzgegend. In ihrer Zelle fand man ein blutverschmiertes Küchenmesser aus Anstaltsbeständen. Irmgard Möller wurde ins Krankenhaus geflogen. Dort stellte man fest, dass das Gewebe vor dem Herzbeutel blutig durchtränkt war, der Herzbeutel aber unverletzt. Sie überlebte als Einzige. Später behauptete sie, es habe keine Verabredung zum Selbstmord gegeben. Und doch deuten die kriminalwissenschaftlichen und gerichtsmedizinischen Ergebnisse in allen Fällen auf Selbstmord hin. Zum Beispiel bei Bader. der Gutachter Professor Rauschke später vor dem Stammheimer Untersuchungsausschuss. Alle Befunde sprachen für eine Selbstbeibringung. Es sind keine Befunde festgestellt worden, die der vermuteten Selbstbeibringung widersprechen. Man könnte einen Suizid nur vortäuschen und die gleichen Befunde erzielen, wie sie in der Zelle und später bei der Obduktion festgestellt worden sind, indem ein Fremder die Waffe in der gleichen Weise an den Schädel hält, wie sie gehalten worden sein muss, wobei die Waffenmündung die Kopfschwarte durch Druck in Form eines Drucks berühren müsste. Und zugleich müssten dann der oder die Angreifer die rechte Hand dessen, der den Schuss empfängt, so an die Waffe legen, dass Blutspritzer und Pulverschmauch entstehen können. Dies wäre eigentlich nur denkbar, wenn es sich um einen wehrlosen Menschen handelt, der nicht bei Bewusstsein ist. Doch würde man dazu pharmakologische Wirksubstanzen in einer Menge anwenden müssen, die sich in den Leichenorganen mühelos nachweisen lassen. Soweit ich von meinem Fachkollegen Herrn Professor Malach weiß, sind diese Untersuchungen durchgeführt worden, ohne dass irgendwelche Substanzen dieser Art nachweisbar gewesen sind. Auch bei Gudrun Enslin deutete alles auf Selbstmord hin. Gutachter Rauschke. Wenn man auch hier alle Befunde gemeinsam berücksichtigt, dann war die vorgefundene Erhängungssituation mühelos von eigener Hand erreichbar. Frage, ob eine Fremderhängung gleichwohl als möglich bezeichnet werden müsste. Nun, das wäre nur denkbar, wenn das Opfer von mehreren Personen, ein Einzelner würde dies nicht vollbringen können, die in diesem Falle gefundene Erhängungssituation hervorzurufen. Wenn also die Person von mehreren Personen hochgehalten wird, in die Höhe, in der sie vorgefunden wurde, und dann die Verknotung am Halse vorgenommen wird. Dann wäre aber genauso wie bei Bader ein ganz festes Zupacken erforderlich, das unbedingt zu Gewalteinwirkungsspuren, Blutergüssen führen müsste, die jedoch an den typischen Stellen nicht vorhanden waren. Und doch gibt es Widersprüche in der Todesermittlung. Widersprüche, die vor allem auf schlampige Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei zurückzuführen sind. Wie sorgfältig aber auch immer die Todesermittlung geführt worden wäre, alle Spekulationen und Verdächtigungen hätte man damit nicht beseitigt. Die Nachricht vom Selbstmord der Stammheimer Gefangenen traf die in Bagdad weilende RAF-Gruppe wie ein Schlag. Peter-Jürgen Bog. Die Leute saßen da wie betäubt. Es war sehr lange, gab es eigentlich fast überhaupt keine Diskussion. Einige haben geweint. Dann ist einer Person von uns der Kragen geplatzt. Die zweite Person, also Brigitte Moonhaupt, die ja wusste, dass die Waffen da reingegangen waren, die auch wusste, dass das so passieren würde. Weil der Tenor aller übrigen war, die sind umgebracht worden und dann haben die Schweine das also wahrgemacht und die armen Leute und wie das wohl gewesen sein mag. Und sie konnte das wohl nicht mehr ertragen und hat dann da sehr energisch und aggressiv eingeworfen. Ihr könnt euch wohl nur vorstellen, dass die Opfer gewesen sind. Ihr habt die Leute nie gekannt. Die sind keine Opfer und die sind es nie gewesen. Und zum Opfer wird man nicht gemacht, sondern zum Opfer muss man sich selber machen. Und sie haben ihre Situation bis zum letzten Augenblick selber bestimmt. Ja, was heißt denn das? Ja, das heißt, dass sie das gemacht haben und nicht, dass es mit ihnen gemacht worden ist. Und da war natürlich eisiges Schweigen. Und dennoch wurde der Selbstmord geleugnet. Der Mythos vom Mord in Stammheim sollte die RAF zusammenhalten. Dabei gehörte der Selbstmord geradezu zum Konzept der RAF. Furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut, da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß. Anklänge an diesen Satz aus Bertolt Brechts Lehrstück »Die Maßnahme« finden sich in RAF-Kassibern immer wieder. Und da klingt es wie eine bittere Ironie der Geschichte, dass der Begriff Sondermaßnahme sich am Tag der Selbstmorde in einem Einsatzkalender des Landeskriminalamts Stuttgart wiederfindet. Es ist der Ablaufplan der Staatsschutzabteilung vom 18. Oktober 1977. Auf Seite 3 wird festgehalten, was der LKA-Beamte Dieter Löw herauszufinden versuchte. Zitat: 10.21 Uhr, die Beamten der Sondermaßnahme wurden von dem Vorfall in Stammheim verständigt und angewiesen, Erkenntnisse aus ihrem Bereich, die im Zusammenhang mit dem Vorfall in Stammheim stehen, sofort an die Abteilung 8 weiterzugeben. Sondermaßnahme. Das war der Deckname für die Abhörgruppe des LKA Stuttgart, damals untergebracht im Dachgeschoss eines Hauses in der Johannesstraße in Stuttgart. Hier wurde offenbar auch die Überwachung der Stammheimer Gefangenen koordiniert. Wie sonst sollten die Beamten der Sondermaßnahme etwas von den Geschehnissen der Todesnacht wissen können. Und schon 3 Tage nach dem Selbstmord der Häftlinge wusste das Landeskriminalamt ganz genau, auf welche Weise die Gefangenen miteinander kommunizieren konnten. Was man monatelang übersehen hatte, war plötzlich in allen Details bekannt, wie ein Dokument des LKA vom 21. Oktober 1977 beweist. Es gibt kaum einen Zweifel, die Kommunikationsanlage im 7. Stock muss lange vor dem Tod der Häftlinge entdeckt worden sein. Und es drängt sich die Frage auf, wurden die Gefangenen in Stammheim in der Todesnacht abgehört? Als Wochen später im Hochsicherheitstrakt der Putz von den Wänden geschlagen wurde, um die Zellen renovieren zu können, geschah dies unter Aufsicht von Experten des Bundesgrenzschutzes, vor allem beim Abbau sogenannter Schwachstromanlagen. Und das sind in der Regel Abhöranlagen, Wanzen. Es liegt nahe, dass diejenigen, die den Abbau überwachten, auch für den Aufbau verantwortlich waren, die Grenzschutzgruppe F. Die Grenzschutzgruppe Fernmeldewesen saß damals in Heimatsheim bei Bonn. Kaum jemand wusste von ihrer Existenz. Eine parlamentarische Kontrolle gab es nicht. Der Tod der Stammheimer Häftlinge war der letzte Auslöser für die Ermordung Hans-Martin Schleyers. Das letzte Kapitel des deutschen Herbstes hatte begonnen. Schleyers Sohn Hans Eberhard: Vor allem durch den Selbstmord der Terroristen hat sich bei mir ein ganz tiefes Gefühl der Hoffnungslosigkeit breit gemacht. Schleyers Schicksal schien besiegelt. Der BKA-Beamte Steinke: Wir haben nur gesagt, wir müssen jetzt nur warten, wo wir Herrn Schleyer abholen können. Helmut Schmidt: Mit der Möglichkeit, dass diese Kerle den Hans-Martin Schleyer umbringen würden, musste man immer rechnen. Auch vor Mogadisch. Und auch hinterher. Der Kern der Entführergruppe war nach wie vor in Bagdad. Dort fiel die Entscheidung. Peter-Jürgen Bog: Es war klar, jetzt wird da erschossen. Und wir haben uns dann zu Abu Hani bemüht, ihm mitgeteilt, dass wir das jetzt so machen wollen. Abu Hani war seltsamerweise dagegen. Aber da haben wir ihm gesagt, bei so vielen toten Genossen können wir ihn nicht am Leben lassen, werden wir auch nicht. Das Todesurteil wurde per Telex nach Brüssel gesandt. Es gab in Brüssel öffentliche Fernschreiber, die stehen im Postamt. Und dann kommt von uns, wir müssen das Geschäft jetzt zum Abschluss bringen. Die letzte Ladung ist verdorben. Seht ihr das auch so? Es kam nur ein Wort, glaube ich, zurück. Okay. Also die waren offensichtlich auch zu demselben Ergebnis gekommen. Ein Waldweg in der Nähe der belgisch-französischen Grenze. 2 Männer aus dem Entführungskommando bringen Hans-Martin Schleyer zu seiner Hinrichtungsstätte. Es sind Stefan Wisniewski und Rolf Heißler. Peter-Jürgen Bog: Rolf Heißler hat mir erzählt, wie das zum Schluss gelaufen sein soll. Es war in der Gruppe absolut nicht üblich, über solche Dinge nachzufragen oder zu fragen etwa, hast du geschossen oder hat der geschossen. Ich habe für mich die Erklärung dafür gefunden, dass er auch zeigen wollte, jetzt war ich auch mal bei einem Kommando dabei und ich habe meine Rolle bis zum Ende durchgestanden. Sie sind ausgestiegen, haben den Kofferraum geöffnet haben Hans-Martin Schleyer herausgehoben und ins Gras gelegt und auf der Stelle erschossen. Das war eine Sache von weniger als einer Minute. Kofferraum auf, rausholen, Schuss, reinpacken, Kofferraum zu, zurückfahren. Zeugen des Mordes gibt es nicht, nur zwei Täter. Damals hat mir Rolf Heißler gesagt, es sei von beiden geschossen worden. Von ihm und Stefan Wischniewski. Die Schlusserklärung war genauso zynisch wie die Tat. Silke Meyer-Witt. Ich musste dann auf Anweisungen warten in der Telefonzelle, weil ich dann diese Schlusserklärung übergeben sollte. Hier spricht die RAF irgendwie sowas. Wir haben heute die Existenz von, ich kann es auch nicht mehr so genau sagen, aber es war irgendwie fürchterlich. In der Nähe von Mühlhausen fand die Polizei in einem grünen Audi Schleyers Leiche. Dabei war der BKA-Beamte Fernstedt. Wenn man in solchen Fällen tätig ist, dann gibt es nicht viele Alternativen, wie sie enden können. Es gibt vielleicht eine glückliche oder eine unglückliche Befreiung. Oder es gibt den Tod. Und das war eine Hinrichtung. Eine Hinrichtung. Schleyer war durch drei Schüsse in den Kopf getötet worden. Der BKA-Beamte Fernstedt. Das Einzige, was ich sagen konnte, es ist Schleyer. Ich brauche da keinen Fingerabdruck zu nehmen. Die Todesschützen haben sich bis heute nicht zu ihrer Tat bekannt. Am 25. Oktober 1977 wurde Hans-Martin Schleyer in Stuttgart zu Grabe getragen. In der Stiftskirche versammelten sich alle, die im Herbst des Terrors Verantwortung getragen hatten. Sie alle fühlten sich schuldig. Bundespräsident Walter Scheel. Hans-Martin Schleyer ist gestorben. Für uns alle, nicht nur für uns Deutsche, ist die Chance erhalten geblieben, die Gefahr des Terrorismus zu bannen. Wir neigen uns vor dem Toten. Wir alle wissen uns in seiner Schuld. Im Namen aller deutschen Bürger bitte ich Sie, die Angehörigen von Hans-Martin Schleyer, um Vergebung. Zwei Tage später wurden auch Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Wie viele in ihrer Generation waren sie angetreten gegen den alten und den angeblichen neuen Faschismus. Mit Gewalt hatten sie diese tötende Welt zu verändern gesucht, hatten sich selbst zu Herren über Leben und Tod gemacht und waren schuldig geworden wie viele aus der Generation ihrer Väter. Manche aus der RAF sahen das ein, andere bis heute nicht. Der Begriff vom deutschen Herbst ist geblieben seither. Synonym für den Anschlag einer Gruppe politischer Desperados auf das Machtsystem des deutschen Nachkriegsstaates. Synonym für die staatliche Reaktion, für die Härte und ihren Preis. Kein Verantwortlicher, der sich nicht im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gefragt hätte, ob der Staat sich richtig verhalten hat. Schleyer-Freund Eberhard von Brauchitsch. Ich glaube, dass der Preis, Schleyer zu opfern, unangemessen war. Heute hinterher betrachtet, wohl bemerkt. Kurt Rebmann, Nachfolger des ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Natürlich hat man sich als Mitverursacher des Todes von Dr. Schleyer gefühlt. Und natürlich war das ein sehr bedrückendes Gefühl. Regierungssprecher Klaus Bölling. Das war auch eine wichtige politische Kategorie, dass ein Mann wie Helmut Schmidt zeigen wollte, wenn es um die innere Sicherheit des Staates und die Abwehr des Terrorismus geht, dann brauchen wir nicht unbedingt den starken Mann in Gestalt von Franz Josef Strauß oder eines anderen. Wir wissen auch, was wir den Bürgern dieses Staates schuldig sind. Hans-Jochen Vogel. Es hat ja auch seitdem, das muss man schon unterstreichen, keine Entführung mehr gegeben. Denn die Terroristen wussten, dass der Staat im Zweifel der Forderung nicht nachgeben würde. Und das hat dazu geführt, dass es zwar Mordanschläge noch gegeben hat, aber keine Entführungen mehr. Friedrich Zimmermann, CSU, früherer Bundesinnenminister. Wir haben Maßstäbe gesetzt, die für uns selber galten. Und wir waren uns darüber klar, dass sie auch für ihn Geltung haben konnten. Und ich möchte niemand wünschen, an der Stelle eines damals Verantwortlichen gewesen zu sein. Bis zu diesem deutschen Herbst des Jahres 1977 waren 28 Menschen bei den Anschlägen oder Schusswechseln ums Leben gekommen. Dazu fanden 17 Mitglieder der Stadtguerilla den Tod. Zwei gänzlich Unbeteiligte waren bei Fahndungsmaßnahmen versehentlich von der Polizei erschossen worden. Insgesamt 47 Tote. Das war die Bilanz von 7 Jahren Untergrundkampf in der Bundesrepublik Deutschland. Es waren 7 Jahre, die die Republik veränderten. Sie hatte aufgerüstet, juristisch und politisch und im Bewusstsein der breiten Bevölkerung. Das Land hatte an Liberalität verloren, doch auch der hochgezüchtete Polizeiapparat hatte den Krieg der nächsten Generation der RAF nicht stoppen können. Das blutige Ende des deutschen Herbstes war nicht das Ende des Terrorismus in Deutschland. Die neue RAF hatte nur dazugelernt. Sie hinterließ keine Spuren mehr, sie mordete aus dem Hinterhalt. Im Juni 1993 schließlich gelingt es dem Verfassungsschutz, einen Spitzel an die neue Führung der RAF heranzuführen. Die Doppelspitze besteht aus Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. In Bad Kleinen sollen die beiden von einer Einheit der GSG 9 festgenommen werden. Der Einsatz läuft schief. Ein GSG 9-Beamter wird tödlich verletzt. Wolfgang Grams erschießt sich selbst. Birgit Hogefeld wird festgenommen. Obwohl die RAF ohne Grams und Hogefeld kaum noch handlungsfähig war, brauchte sie noch einmal 5 Jahre, um sich gleichsam offiziell vom Irrsinn zu verabschieden. Am 20. April 1998 ging im Kölner Büro der Nachrichtenagentur Reuters ein in Chemnitz abgesandtes 8-seitiges Schreiben ein. In RAF-typischer Kleinschreibung hieß es darin: Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Ende des Zitats. Kein Bedauern über die Opfer der Stadtguerilla, keine Selbstkritik, kein Schuldgefühl. Nur die lakonische Feststellung, dass der bewaffnete Kampf falsch gewesen sei, weil er keine Aussicht auf Erfolg hatte. Nach einer Aufzählung aller seit der Gründung der RAF im Jahre 1970 zu Tode gekommenen Kämpferinnen und Kämpfer zitierte das Auflösungspapier den Satz: Die Revolution sagt, ich war, ich bin, ich werde sein. Das hatte Rosa Luxemburg geschrieben, im Januar 1919, einen Tag, bevor sie ermordet wurde. Der Spuk, der am 14. Mai 1970 mit der Befreiung Andreas Baders aus der Haft begonnen hatte, war nach 28 Jahren vorbei.